Ein alter Wagen fährt knirschend durch das eiserne Tor des Friedhofs. Barbara und ihr Bruder Johnny sind auf dem Weg, das Grab ihres Vaters zu besuchen. Die düsteren Wolken über ihnen und die Stille des Ortes lassen eine unheilvolle Stimmung aufkommen, als sie die schmalen Wege des verlassenen Friedhofs entlangfahren. Man sollte die Zeitumstellung eigentlich am ersten Tag des Sommers einführen. Was? Es ist schon 8 und noch immer hell. Längeres Tageslicht hat Vorteile. Wir haben noch 3 Stunden Fahrt vor uns. Wir sind nicht vor Mitternacht zu Hause. Wenn es dich wirklich so nervt, Johnny, warum machst du es dann? Denkst du, ich fahre freiwillig an einem Sonntag hier raus? Es wäre vielleicht eine gute Lösung, wenn Mutter herziehen würde. Oder wir verlegen das Grab nach Pittsburgh. Das ist viel zu anstrengend für sie. Ich wüsste nicht, warum. Guck dir das an. Wir werden dich nie vergessen. Also ich schon. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Mann aussah. Das hier kostet dich 5 Minuten. Ja, 5 Minuten, um es aufs Grab zu legen und 6 Stunden Hin- und Rückfahrt. Mutter will, dass er nicht vergessen wird. Dafür fahren wir 200 Meilen durchs ganze Land und sie hockt zu Hause rum. Jetzt sind wir hier, okay? Werte Zuhörer, nach einer Störung wegen technischer Probleme sind wir nun wieder auf Sendung und... Es lag doch nicht am Radio. Störung beim Sender. Weißt du, welche Reihe? Sie gehen zu dem Grab, um das Kreuz darauf zu legen. Ich frage mich, wo das vom letzten Jahr ist. Naja, die Blüten verwelken und der Friedhofsgärtner oder sonst wer räumt sie weg. Wie oft wir das gleiche Ding wohl schon gekauft haben. Hey Barbara, du warst doch erst heute früh in der Kirche. Ich meine, beten kannst du doch auch in der Kirche. Dich habe ich schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen. Ich sehe da wenig Sinn drin, in die Kirche zu gehen. Weißt du noch, früher als wir noch klein waren, sind wir mal hier gewesen. Da war mein Versteck, dann sprang ich raus und habe euch erschreckt. Großvater war stinkwütend, hat mir mit der Faust gedroht und geschrien, dich soll der Teufel holen, Junge. Weißt du noch? Das war genau da. Du hattest so furchtbare Angst. Johnny! Was denn? Du kriegst hier immer noch Angst, hä? Hör auf, ich mein's ernst. Sie kommen, um dich zu holen, Barbara. Hör auf, du bist so ignorant. Barbara, sie kommen. Du benimmst dich wie ein kleines Kind. Sie werden dich holen. Der Mann hört dich. Ja, da kommt er schon. Ich verschwinde lieber. Johnny! Langsam geht der seltsame Mann auf Barbara zu. Johnny eilt ihr zu Hilfe und versucht, den Zombie wegzuhalten. Doch ohne zu zögern, überwältigt dieser ihn und beißt ihm in den Hals. Barbara, panisch und ohne eine andere Wahl, rennt um ihr Leben. Der untote Verfolger dicht hinter ihr. Ihre Schritte sind hektisch, bis sie plötzlich stolpert und zu Boden stürzt. Das grausame Stöhnen des Zombies kommt immer näher, doch mit letzter Kraft schafft sie es, ins Auto zu flüchten. Ihr Herz pocht wild, während sie verzweifelt die Türen verriegelt. Der Zombie erreicht das Auto, schlägt mit brutaler Kraft gegen die Scheiben, seine gierigen Augen nur auf eines fixiert: menschliches Blut. Plötzlich hebt der Untote einen schweren Stein auf und mit einem dumpfen Knall zerbirst die Autoscheibe unter seiner wuchtigen Kraft. In panischer Eile löst Barbara die Bremse. Das Fahrzeug rollt langsam davon, während der Zombie weiterhin auf das Auto zugeht. Doch ihre Flucht währt nur kurz. Nach wenigen Metern kracht der Wagen gegen einen Baum. Im letzten Moment schafft es Barbara, sich aus dem Auto zu retten und rennt verzweifelt um ihr Leben. Ihr Herz pocht immer schneller, jeder Schritt begleitet von der Nähe der untoten Kreatur hinter ihr. Sie stürzt auf einen schmalen Waldweg. Die Bäume rauschen bedrohlich über ihr, bis sie ein verlassenes Haus auf einer Lichtung entdeckt. Ohne zu zögern, läuft sie darauf zu und versucht verzweifelt, die Tür zu öffnen. Doch sie ist verschlossen. Mit klopfendem Herzen rennt sie um das Haus herum und findet endlich die Hintertür, die unverschlossen ist. Hastig stürzt sie hinein. Ihre Augen scannen hektisch den dunklen Innenraum. Sie greift nach einem Messer und sieht sich vorsichtig in den Räumen des Hauses um. Barbara betritt einen Raum, dessen Wände von gruseligen, ausgestopften Tierköpfen bedeckt sind. Ein kalter Schauer läuft ihr über den Rücken. Inmitten des Chaos findet sie ein Telefon, doch ihre Hoffnung erlischt schnell. Es ist tot. Als sie aus dem Fenster schaut, stockt ihr der Atem. Weitere Zombies schlurfen langsam, aber unaufhaltsam auf das Haus zu. Panik überkommt sie und sie flieht die Treppe hinauf, nur um dort eine schreckliche Entdeckung zu machen. Eine blutige, zerfressene Leiche liegt vor ihr. Ihre Nerven liegen blank und in blinder Angst stürzt sie wieder nach unten und rennt aus dem Haus. Doch draußen wird sie von grellen Autoscheinwerfern geblendet. Verwirrt bleibt sie stehen, als ein fremder Mann aus dem Wagen steigt und sie mit einem unheimlichen Blick mustert. Bevor sie reagieren kann, packt er sie fest und drängt sie zurück ins Haus, wo er schnell die Tür hinter ihnen verschließt. Das hätten wir. Mein Tank ist leer. Die Säule draußen ist verriegelt. Haben Sie einen Schlüssel? Wenn wir hier verschwinden wollen, brauchen wir Benzin. Gibt's einen Schlüssel? Wohnen Sie hier? Der Fremde geht die Treppe hoch und findet den zerfleischten Körper. Oh Gott. Wir müssen weg von hier. Irgendwohin, wo andere Menschen sind. Barbara, völlig erschüttert und traumatisiert von den grauenvollen Ereignissen, steht reglos im Eingangsbereich des Hauses. Ihre Augen sind starr auf den Boden gerichtet, wo sich eine blutige Spur von der Treppe hinunterzieht. Das Blut, dunkel und klebrig, fließt langsam die Stufen hinab. Ein stummer Zeuge des Grauens, das sie eben noch erlebt hat. Was geht hier vor? Draußen haben die Zombies begonnen, gegen das Auto zu schlagen. Ihre knochigen Hände hinterlassen Dellen im Metall. Noch einer. Es sind schon zwei. Konnten Sie noch mehr sehen? Keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht. Ich weiß, dass Sie Angst haben. Strengen Sie sich an. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Was geht hier vor? Der Mann, bewaffnet mit einem schweren Metallrohr, stürmt mutig hinaus. Mit einem kräftigen Schwung schlägt er einem der Untoten den Schädel ein. Das schreckliche Geräusch hallt in der Nacht wieder. Doch in seinem Eifer bemerkt er nicht den Zombie, der sich leise von hinten anschleicht. Mit einem Stein in der Hand schlägt der Untote ihm brutal auf den Kopf. Benommen geht der Mann zu Boden, der Zombie stürzt sich auf ihn, die Zähne schon nahe an seinem Gesicht. Doch im letzten Moment sammelt der Mann all seine Kraft, greift nach dem Rohr und schlägt den Zombie nieder, bevor er endgültig zubeißen kann. Der Mann taumelt, benommen, aber entschlossen wieder auf die Beine und rennt zurück ins Haus. Als er durch die Tür stürzt, sieht er, wie Barbara verzweifelt gegen einen weiteren Zombie kämpft, der drohend auf sie zugeht. Ohne zu zögern, stürzt er sich auf die Kreatur und schlägt mit aller Kraft zu, um sie von Barbara zu befreien. Das Metallrohr trifft den Zombie mit voller Wucht und die Kreatur bricht zusammen. Durch die noch offen stehende Tür bemerkt er einen weiteren Zombie, der langsam ins Haus schlurft. Ohne zu zögern, greift er sein Rohr fester, stürzt nach vorne und rammt es dem Untoten direkt in den Kopf. Mit einem dumpfen Knirschen bohrt sich das Metall in den Schädel und der Zombie taumelt nach hinten. Schnell nutzt er den Moment, um die Tür zuzuschlagen und sie fest zu verriegeln. Sie wissen, dass wir hier drin sind. Barbara starrt entsetzt auf den leblosen Zombie, der gerade noch vor ihr stand. Seine Augen zucken unkontrolliert hin und her. Sehen Sie ihn nicht an! Mit einem kräftigen Schwung wirft er die Leiche durch die Tür nach draußen. Weitere Untote nähern sich langsam, ihre hungrigen Augen auf ihn gerichtet. Da zieht er eine Streichholzschachtel aus seiner Tasche und reibt ein Holzstück an der rauen Oberfläche. Flammen züngeln auf, als er das Feuer auf den untoten Körper wirft. Zu seiner Überraschung weichen die Zombies zurück, panisch vor dem lodernden Feuer, das in der Dunkelheit flackert. Machen Sie die anderen Lichter an. Wir brauchen Holz. Sehen Sie nach, ob Sie ein Regal finden. Irgendwas, das wir vor die Fenster nageln können. Herrgott, Lady! Okay. Ja, Sie haben Angst. Die habe ich auch. Aber ich schaffe das hier nicht ohne Ihre Hilfe. Wir sind hier sicher, bis uns jemand rausholt. Aber wir müssen zusammenarbeiten. Also, suchen Sie nach Holzbrettern. Okay? Okay? Gemeinsam beginnen sie damit, das Haus zu verbarrikadieren. Sie fürchten sich. Feuer macht ihnen Angst. Das weiß ich jetzt. Kennen Sie Beekmans? Die Straße runter? Beekmans Diner? Jedenfalls habe ich den Truck draußen von da. Ein Flashback zeigt, wie er bei dem verlassenen Diner das Auto mit Blutspuren fand, als plötzlich ein Radio anging. Ich sag es wohl einfach. Es gibt Meldungen von Angriffen. Tödlichen Angriffen. Offenbar wurden einige Personen von Fremden angefallen. In manchen Fällen von mehreren. Es klingt verrückt, aber es scheinen viele verschiedene. Moment, Entschuldigung. Es kommt ein paar von... Mit Grauen sah er, wie ein LKW in das Diner krachte und Benzin aus dem Tank lief, während Zombies unaufhaltsam darauf zuliefen. Halten Sie bitte unbedingt Türen und Fenster geschlossen. Vorsicht, gehen Sie weg da! Ich war auf einmal ganz allein. Mit 20 oder 30 von denen. Dann fuhr ich los. Ich bin durch die durchgefahren. Die haben sich nicht bewegt. Sind nicht weggerannt. Die standen nur da und starrten mich an. Ich habe auf sie drauf gehalten. Und sie flogen durch die Luft wie Insekten. Wir waren gerade auf dem Friedhof. Mit einem Gesteck für das Grab meines Vaters und Johnny hat gesagt, es ist schon so spät. Warum sind wir so spät losgefahren? Und ich sagte, Johnny, wärst du früher aufgestanden, dann wären wir längst hier. Er wollte mich ärgern. Er rief immer, sie kommen und holen dich, Barbara. Und dann ist Johnny weggerannt. Sie sollten sich ausruhen. Und dann griff einer nach mir. Er hat mich gepackt und an mir gezerrt. Er hat mich an meinem Mantel festgehalten. Ich habe geschrien, Johnny, hilf mir! Johnny hat mit ihm gekämpft. Ich hatte solche Angst. Ich bin gerannt und gerannt und Johnny kam nicht. Wir müssen ihn holen. Wir müssen Johnny da wegholen. Bitte! Johnny kann nicht da draußen bleiben. Mein Bruder ist ganz allein. Ihr Bruder ist tot. Barbara wird ohnmächtig, doch er fängt sie auf und legt sie sanft auf das Sofa. Danach sichert er weiter das Haus, um jeden Versuch des Eindringens zu unterbinden. Dies sind zur Stunde die Fakten. Es gibt eine sich ausbreitende Welle von Morden in Städten und Vorstädten sowie auf dem Land. Die Angriffe erfolgen wahllos, ohne erkennbares Muster. Die Behörden warnen alle Bürger, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen. Die Polizei, Sheriffs und Rettungsdienste werden mit Notrufen geradezu überschwemmt. Die Lage ist chaotisch. Die Gouverneure mehrerer Bundesstaaten haben angedeutet, die Nationalgarde einschalten zu wollen. Es gilt, Türen und Fenster geschlossen zu halten oder zu verbarrikadieren. Gehen Sie mit Lebensmitteln, Wasser und Sanitätsartikeln sparsam um. Benutzen Sie nicht Ihr Auto. Bleiben Sie im Haus und verriegeln Sie Fenster und Türen. Wer sich im Büro oder Betrieb aufhält, soll vorerst dort bleiben. Zivile Schutzkräfte bemühen sich, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Gehen Sie unter keinen Umständen nach draußen. Der Mann wirft ein Sofa vor die Tür und zündet es an, um die Zombies auf Distanz zu halten. Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie hören den Notfunk. Die normalen Radiostationen haben ihre Sendungen bis auf Weiteres eingestellt. Lassen Sie diese Frequenz für dringende Informationen eingeschaltet. Die Sicherheitsbehörden warnen vor dem Verlassen von Häusern und Wohnungen. Verriegeln oder verbarrikadieren Sie Fenster und Türen. Der Präsident hat eine Kabinettssitzung einberufen, an der auch das FBI und die Stabschefs teilnehmen werden. Anschließend soll es eine offizielle Bekanntmachung geben. An der Krisensitzung werden auch Wissenschaftler der NASA teilnehmen. Jüngsten Meldungen zufolge suchen überall in Panik geratene Menschen Zuflucht in Kirchen, Schulen und... Barbara wacht langsam aus ihrem Koma auf. Sie erhoffen sich dort Schutz vor den anhaltenden, massenhaften Morden. Die Einsatzkräfte sind vollkommen überfordert. Er öffnet die Tür eines Schrankes und findet ein paar Damenschuhe. Gerade als er die Tür wieder schließen will, sticht ihm plötzlich eine Schrotflinte in der Ecke des Schrankes ins Auge. Ich habe ein Gewehr und Munition gefunden. Ach und die hier. Barbara starrt ins Leere, als hätte ihre Seele ihren Körper verlassen. Das Haus dürfte jetzt gut gesichert sein. Wir halten hier gut eine Weile durch. Wir haben Munition, zu essen, Radio. Früher oder später holen die uns schon hier raus. Sicherheitsbehörden raten wir Ihnen dringend, sich in einem Gebäude zu verschanzen und Türen und Fenster sicher zu verschließen. Hey, der meint uns. Alles richtig gemacht. Seien Sie achtsam und gehen Sie jedem Fremden aus dem Weg. Lassen Sie Radio und Fernsehen eingeschaltet. Wir halten Sie über alle Sicherheitsmaßnahmen und weitere Geschehen auf dem Laufenden. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören. Nach allem, was bisher aber ich gehe jetzt nach oben. Fremde umher, die Menschen angreifen und töten. Aus welchem Grund? Wenn jemand versucht reinzukommen, bin ich sofort zurück, ja? Sie sind hier erstmal sicher. Okay? Noch scheint es irgendein Muster zu geben. Seit die ersten Meldungen eingegangen sind, überschlagen sich Berichte über Gewalttaten und Morde an Menschen von offenbar Geistesgestörten. Beamte in Cumberland haben Journalisten berichtet, dass man Mordopfer gefunden hat, die von ihren Angreifern teilweise gegessen wurden. Als er das Ende der knarrenden Treppe erreicht, blickt er kurz auf die blutige Leiche, die immer noch auf dem Boden liegt. Ohne zu zögern, wirft er ein altes, staubiges Tuch über den Körper, um den grausigen Anblick zu verdecken. Mit angestrengtem Atem schleppt er die Leiche zur Seite, um den Weg freizumachen und die bedrückende Präsenz des Todes aus dem Haus zu entfernen. Teams von Forschern und Medizinern konnten inzwischen einige Leichen der Angreifer sicherstellen, die nun untersucht werden. Man erhofft sich davon Erkenntnisse, die die bisherigen Theorien stützen oder widerlegen. Noch einmal zur letzten Meldung. Und ich muss sagen, diese unglaubliche Geschichte wird mit jeder Meldung grauenvoller. Die medizinische Untersuchung eines der Opfer hat ergeben, dass die Angreifer tatsächlich das Fleisch ihrer Mordopfer essen. Als er hört, dass Barbara in Gefahr ist, greift er nach der Flinte und stürmt nach unten. Wir sind von hier. Ein Radio. Aus den Städten sowie aus den ländlichen Gegenden in allen Staaten. Und auch wenn Sie bislang noch keine Beweise... Wie lange verstecken Sie sich da unten schon? Ich hätte Hilfe gebraucht. Wir waren im Keller, wo es sicher ist. Und unseren Lärm hier haben Sie wohl nicht gehört. Woher sollten wir wissen, was hier oben vorgeht? Es hätten diese Kreaturen sein können. Eine Frau hat geschrien. Das heißt wohl, dass jemand Hilfe braucht. Man hört da unten kaum, was hier oben passiert. Die hätten doch schon hier drin sein und auf sie losgehen können. Und sie wollten nicht kommen und helfen? Das klang, als ob das Haus auseinandergenommen wird. Wie hätten wir wissen können, was los ist? Sekunde mal. Erst sagen Sie, da unten konnten Sie nichts hören? Und dann klang's, als würde einer das Haus auseinandernehmen? Sie sollten sich für eine Geschichte entscheiden, Mann. Wir waren da unten in Sicherheit. Und Sie erwarten, dass wir unser Leben riskieren, weil vielleicht irgendwer Hilfe braucht, hä? Ja. So ist es. Okay, wollen wir das nicht klären, wie... Wir sind doch raufgekommen, oder nicht? Wir sind hier. Und ich schlage vor, dass wir jetzt alle nach unten gehen, bevor diese Kreaturen uns hier sehen. Die können hier nicht rein. Wie, ihr habt alles verbarrikadiert? Ja, nur oben fehlen noch ein paar Fenster. Ist aber schnell gemacht. Sind Sie verrückt? Nur der Keller ist sicher. Ich hab doch gesagt, hier kann keiner rein. Die haben es geschafft, unser Auto umzuschmeißen. Und Sie glauben, das bisschen Holz wird Sie aufhalten können? Seine Frau und seine Tochter sind unten. Das Mädchen ist verletzt. Wir sind hier oben trotzdem sicherer. Und wenn wir überall die Holzlatten verstärken, Mr. Cooper? Wenn jeder mit anpackt, ist das ganz schnell erledigt. Wir haben hier oben alles, was wir brauchen. Dann nehmen wir das eben alles mit nach unten. Mann, was Sie vorhaben, ist doch Irrsinn. Es gibt 1000 Fenster hier im Haus. Wie wollen Sie die so sichern, dass die nicht durchkommen, hä? Dafür sind die überhaupt nicht kräftig genug. Ich habe 3 zerschmettert und einen rausgeworfen. Haben Sie mir zugehört? Die haben unseren Wagen umgeschmissen. Tatsächlich, 5 von uns schaffen das auch. Ja, bloß sprechen wir hier leider nicht von 5 oder von 10. Da draußen sind 20, 30 oder 100 von denen. Die belagern das ganze Haus. Wenn es so viele sind, kriegen sie uns wahrscheinlich überall. Hören Sie, der Keller. Er hat nur eine Tür, eine einzige. Mehr müssen wir nicht sichern. Tom und ich haben das Schloss repariert und einen Riegel angebaut. Das stimmt, Mr. Cooper. Aber in dem Keller können wir nirgendwo hinfliehen. Ich meine, wenn die doch reinkommen, gibt es keinen zweiten Ausgang. Wir wären da gefangen. Hier könnten wir raus, wenn es sein muss. Und wir hätten Fenster, um zu sehen, was draußen vorgeht. Aber unten im Keller, wenn ein Rettungsteam kommt, kriegen wir es nicht mal mit. Aber im Keller ist es am sichersten. Der Keller ist eine Todesfalle. Ich weiß nicht, Mr. Cooper. Ich glaube, er hat recht. Na schön. Sie beide können machen, was Sie wollen. Ich gehe jedenfalls wieder runter. Und ich werde die Tür nicht aufmachen. Egal, was passiert. Jetzt warten Sie mal, Mr. Nein, Cooper. Nein, ich warte nicht. Ich habe mich entschieden und du offenbar auch. Ich sagte, Sie sollen warten. Jetzt denken wir erst mal nach. Wir können immer noch in den Keller, wenn wir wollen. Nur hätten wir da unten nicht alles. Hier schon. Also könnten wir wenigstens darüber nachdenken. Wenn Sie sich im Keller verschanzen und die es hier reinschaffen, dann war's das. Hier oben haben Sie wenigstens eine Chance. Sieht aus, als wären es schon 8 oder 10. Das habe ich befürchtet. Es werden immer mehr. Plötzlich durchbrechen knochige, verwesende Hände das Fenster und greifen unerwartet nach dem Mann. In diesem Moment taucht der Junge auf, rennt entschlossen zu ihm und greift nach einem schweren Gegenstand. Ohne zu zögern, schlägt er auf die Arme der Untoten ein, um den Mann zu befreien. Mit einem Schuss aus der Flinte trifft er den Untoten direkt ins Herz. Doch zu seinem Entsetzen taumelt die Kreatur unaufhaltsam weiter auf ihn zu, als wäre der Treffer bedeutungslos. Er lädt schnell nach und feuert einen finalen Schuss ab, diesmal direkt in den Kopf des Zombies. Der Untote sackt leblos zu Boden. Aus dem dichten Wald, der das Haus umgibt, kommen weitere Untote, vom Lärm angelockt. Ihre Silhouetten bewegen sich langsam zwischen den Bäumen, während das unheilvolle Stöhnen immer lauter wird. Wir brauchen mehr Holz. Sind Sie wahnsinnig? Die sind bald an jedem Fenster und jeder Tür hier im Haus. Wir müssen in den Keller. Dann gehen Sie in Ihren verdammten Keller. Raus hier! Ich nehme die Frau mit. Sie bleibt hier, klar, genau wie alles andere hier oben. Wenn ich hier bleibe, gehört alles hier oben mir. Das gilt auch fürs Radio und fürs Essen. Der Mann ist doch krank, total krank. Wir brauchen was zu essen. Das steht uns zu. Ist das Ihr Haus? Es steht uns zu. Und du, gehst du mit ihm? Also, ja oder nein? Da unten liegt unsere Tochter. Das wäre zu viel für Sie, das, was da durch die Fenster kommt. Wenn Sie so dumm sind, sich da unten Ihr eigenes Grab zu schaufeln, bitte. Ich jedenfalls bin nicht so dumm, mitzugehen. Traurig für das Kind, dass Ihr Vater nicht schlauer ist. Jetzt gehen Sie schon in Ihren Keller. Ab sofort ist das Ihr Reich. Hier oben ist meins. Mistkerle. Ich werde die Tür nicht mehr öffnen. Das schwöre ich. Mr. Cooper, mit Ihrer Hilfe. Lass ihn, er will es nicht anders. Augenblick! Judy, komm bitte rauf, Schatz. Du willst sie denen auch ausliefern? Ist schon gut, Schatz. Geh weiter. Er geht wieder zurück in den Keller zu seiner Familie. Seine Tochter liegt krank auf einem Bett. Wir sind in Sicherheit. Die Tür ist verriegelt. Was ist mit Tom und Judy? Die wollen da oben bleiben. Da sind noch zwei oben im Haus, ein Mann und eine Frau. Wir haben die Schreie der Frau gehört. Ja. Ich wollte uns auf keinen Fall einer unnötigen Gefahr aussetzen. Natürlich nicht, Harry. Woher hast du die Bandagen? Aus einem Wäschekorb. Ich habe einen Laken zerrissen. Sollen die da oben ausharren? Mir egal. Die Monster kommen da überall rein, wenn sie wollen. Wir sehen ja, wer recht hat. Die werden noch drum betteln, dass ich die Tür aufmache. Darum geht es dir doch, richtig? Worum? Darum, dass du recht hast und alle anderen Unrecht. Wie meinst du das? Weiß irgendwer da oben, warum wir angegriffen werden? Jedenfalls passiert es nicht nur hier. Sind wohl sowas wie Massenmorde überall im Land. Im Radio heißt es, wir sollen... Radio? Ja, oben gibt's ein Radio. Es kam in den Nachrichten. Ach, es gibt da oben ein Radio und du sperrst uns hier unten ein. Ich weiß, was ich tue. Was sagen die noch? Nichts, gar nichts. Die wissen auch nichts. Wir sollen uns an einem sicheren Ort verstecken. Geh und nimm das Brett von der Tür. Wir drei bleiben hier unten, Helen. Dieses Radio ist immerhin ein Kontakt zur Außenwelt. Wenn die Behörden mehr wissen, schicken sie uns vielleicht jemanden oder sagen uns, was wir tun sollen. Wie sollen wir das erfahren, wenn wir hier in diesem Kerker hocken? Wir können vielleicht nicht gut zusammenleben. Aber zusammen zu sterben macht es nicht besser, Harry. Die Menschen da oben sind nicht unsere Feinde. Mr. Cooper! Mr. Cooper! Ben hat einen Fernseher gefunden! Tom? Ja? Wenn Judy kurz hier unten bleiben würde, könnten Harry und ich raufkommen. Wenn die da unten sind und wir hier oben, nützt das keinem was. Bitte, tu es für mich. Na gut. Okay, Sie können aufmachen. Die Freundin des Jungens betritt den Keller, in dem Helens Tochter weiterhin regungslos und eindeutig krank auf dem Bett liegt. Gehen Sie ruhig, ich passe auf Sie auf, Helen. Sie ist alles, was ich habe. Ihr Bruder wurde getötet. Kann mal einer mit anfassen? Ich helfe Ben mit dem Fernseher. Barbara liegt zitternd und nervös auf der alten, abgenutzten Couch. Ihr Körper ist von Angst und Erschöpfung gezeichnet. Ihre Hände umklammern die Armlehnen, als würde sie sich daran festhalten, um nicht den Verstand zu verlieren. Oh, Sie müssen keine Angst haben. Ich bin Helen Cooper, Harrys Frau. Das Haus kann man nicht sichern. Es hat 1000 Schwachstellen. Und dieses Gerede über die Fenster. Wie soll man da was sehen? Draußen könnten schon 1 Million von denen lauern. Was nützen uns diese Fenster? Nehmen Sie die 2 Stühle da. Er funktioniert. Es handelt sich hier jedenfalls nicht um ein Phänomen von Massenhysterie. Massenhysterie? Glauben die, wir denken uns das aus? Schnauze! Es folgt nun die neueste Bekanntmachung der Zivilschutzzentrale in Washington. Geplant sind Rettungsstellen, die einen sicheren Aufenthalt, Lebensmittel und medizinische Versorgung gewähren. Geschützt von bewaffneten Einsatzkräften der Nationalgarde. Wir haben den Truck. Wenn wir Benzin hätten, könnten wir hier raus. Draußen gibt's eine Säule. Deswegen kam ich her, aber sie ist abgeschlossen. Und wieso konsultiert man für eine irdische Krise Raumfahrtexperten? Die Antwort auf diese Frage liegt anscheinend in der erst kürzlichen Entsendung einer Forschungssonde zur Venus. Wir müssen hier raus. Das ist unsere einzige Chance. Und wie kommen wir an das Benzin ran? Seht mal! Bei Ihrem Treffen gerade ging es um die Explosion der Venussonde, richtig? Ja, das war das Thema des Treffens. Meinen Sie, es gibt eine Verbindung zu den Vorfällen hier? Ja, eindeutig. Da besteht eindeutig eine Verbindung. Es kann also Strahlung freigesetzt worden sein, durch die diese Mutationen ausgelöst wurden. Augenblick, das ist meines Erachtens nicht gesichert. Und was sagt das Militär? Sind Sie der Ansicht, dass die Strahlung der Auslöser ist? Wir tun unser Möglichstes, um das Problem zu beheben. Ihr Rundfunksender informiert Sie nun über Rettungsstellen in Ihrer Region. Bleiben Sie dran. Wir haben genug gehört. Wir müssen versuchen, hier wegzukommen. Er sagt, in den Rettungsstellen gibt es Ärzte und medizinische Versorgung. Wenn wir Karen dahin bringen, können die sich um sie kümmern. Zu Gast ist jetzt einer der weltweit renommiertesten Raumfahrttechnologen. Willard, ich habe ein Schild mit Willard gesehen. Ist nicht weit von hier, höchstens 17 Meilen. Du kennst dich hier aus? Ja, Judy und ich kommen beide von hier. Wir waren gerade auf dem Weg an den See, als diese Meldungen kamen. Wir wussten von dem Haus hier. Und als diese Kreaturen kamen, da sind wir in den Keller gekommen. Wie sollen wir bitte hier wegkommen? Wir sind 3 Männer, 2 Frauen und ein krankes Kind. Und eine völlig Verwirrte. Und das Haus ist von denen umstellt. Es ist ein Berater der NASA. Dr. Grimes, nach allem, was ich weiß, suchen Ihre Mitarbeiter schon händeringend nach einer Erklärung für das, was hier gerade passiert. Können Sie uns vielleicht schon genaueres sagen? Es gibt ein paar Erkenntnisse. Ich möchte aber nochmal betonen, wie wichtig es ist, sich im Fall einer Verletzung ärztliche Hilfe zu holen. Wir wissen leider noch zu wenig über mögliche Folgeerscheinungen. Festgestellt wurde, dass Personen, wie schwer ist Ihr Kind verletzt? Wieder zum Leben erwacht sind und andere angegriffen haben. Sie... Auch hat man an den sterblichen Überresten einiger Opfer... Schicken Sie Judy rauf und gehen Sie zu Ihrer Tochter, okay? All das könnte sich auf die Venussonde zurückführen lassen. In der Kühlkammer der Universität haben wir eine Leiche aufbewahrt. Ihr sind alle 4 Gliedmaßen mit Gewalt entfernt worden. Heute Morgen hat sie die Augen geöffnet. Sie war tot, aber sie öffnete die Augen und wollte aufstehen. Du sollst wieder raufgehen. Ich sehe mal nach, was Sie wollen und komme dann wieder runter. Dankeschön, Judy. Die Toten sollten sofort entsorgt werden. Am besten durch Verbrennen. Und wie lange dauert es nach Eintritt des Todes, bis der Körper sich wieder bewegt? Das geschieht innerhalb von Minuten. Minuten? Nicht viel Zeit, um Vorbereitungen zu treffen. Das ist richtig. Ein ordentliches Begräbnis ist da nicht möglich. Die Toten müssen auf die Straße geschafft und sofort verbrannt werden. Mit Benzin übergießen und verbrennen. Es hat sich gezeigt, Judy, such nach Laken und schneide sie in kleine Fetzen, okay? Okay. Und wir brauchen Flaschen oder Gläser für Molotow-Cocktails. Hey, unten steht ein großer Kanister mit Petroleum. Ich sehe mal nach. Ich suche nach Flaschen. Da lag auch ein Schlüsselbund unten im Keller. Vielleicht ist ja einer für die Zapfsäule. Ich sehe mal nach. Wir werden die Flaschen von oben auf sie werfen. In der Zeit können ein paar von uns den Wagen volltanken, zurückkommen und die anderen abholen. Dann wäre aber so lange eine Tür offen. Ja, ganz genau. Diese Tür. Sie ist nah am Wagen. Wir stellen Vorräte hinter die Kellertür und bis wir zurück sind, bleiben die anderen unten. Ich habe Gläser gefunden. Und einer der Schlüssel hier ist es wirklich. Da steht Zapfsäule dran. Ich habe keine Ahnung von diesem Truck. Stand verlassen draußen rum. Keine Sorge, ich kenne mich damit aus. Du kommst mit. Wir gehen zu zweit. Die sich neue Opfer unter den Menschen suchen. Es sei denn, ihre Körper werden rechtzeitig durch Feuer... Sie werfen oben die Molotow-Cocktails aus dem Fenster. Wenn wir das Benzin haben und wieder im Haus sind, ist noch Zeit zu überlegen, wie wir alle ins Auto kommen. ...und entschlossenem Handeln. Jeder sollte sich umgehend zu einer der extra eingerichteten Rettungsstellen begeben. Es ist anzunehmen, dass, bis diese Notlage endet, noch sehr viel mehr von solchen Rettungsstellen gebraucht werden. Das war's vorerst. Bleiben Sie an Ihren Geräten. Wir melden uns um 3 Uhr zurück. Passen Sie auf sich auf. Und schon wieder lächelst du mich an. Wie schaffst du es nur, dein Lächeln zu behalten? Okay, wie viele hast du schon? Tom, hast du das Telefon nochmal gecheckt? Die Leitung ist tot. Wenn wir unsere Eltern anrufen könnten, die sind bestimmt schon krank vor Angst. Es wird alles wieder gut. Sobald wir in Willard sind, rufen wir sie an. Vielleicht treffen wir sie da. Tom, bist du sicher, dass wir das Richtige tun? Du meinst, wenn wir das Haus verlassen? Ja. Wir sollen zu den Rettungsstellen gehen, hat er im Fernsehen gesagt. Ich weiß nicht. Ach komm, du klingst ja schon wie Mr. Cooper, Judy. Wieso musst gerade du da rausgehen? Weil ich mich mit dem Truck auskenne und ich kann die Zapfsäule bedienen. Ben hat doch von all dem gar keine Ahnung. Aber hier drin sind wir doch sicher. Nur wie lange noch? Es werden mehr kommen von diesen Monstern. Ja, das weiß ich. Ah. Erinnerst du dich an die große Flut? Und wie lange wir auf dich einreden mussten, bis du eingesehen hast, dass wir weg müssen? Das hier können wir nicht aussitzen. Wir müssen was tun, und zwar schnell. Ich will einfach nicht, dass du da rausgehst. Das ist alles. Hey, wo ist dein Lächeln? Nun lächel mal für mich. Barbara sitzt weiter nur wahllos auf der Couch und starrt ins Nichts. Wir bringen sie besser nach unten. Wir müssen nach unten gehen, Barbara. Sie hat recht. Sie müssen in den Keller. Ist nicht für lange. Dann gehen wir hier weg. Oh, ich würde gern hier weg. Ja. Viel Glück. Ja. Sie reißen die Bretter an der Tür ab, während die Zombies auf der anderen Seite wüten. Judy wirft ihrem Freund einen Blick voller Traurigkeit zu, während er sich entschlossen darauf vorbereitet, das Haus zu verlassen. Alles bereit da oben? Ja. Okay, Harry los. Steht am Fenster, seine Hände fest um die Molotow-Cocktails geschlossen. Mit angespanntem Gesichtsausdruck wirft er die brennenden Flaschen nacheinander hinaus. Die Flammen breiten sich schnell aus. Zischend schlagen sie in die Dunkelheit und entzünden die Untoten, die sich dem Haus nähern. Jetzt könnt ihr! Los, lauf! Die beiden stürmen nach draußen und der Junge sprintet sofort in Richtung des Autos. Plötzlich rennt Judy aus dem Haus hinterher, entschlossen, die beiden zu begleiten. Wenn du mit willst, dann los! Steig ein! Umzingelt von Zombies springt der Mann auf die Motorhaube des Autos. Mit einer Fackel in der Hand wedelt er wild, um die angreifende Horde fernzuhalten. Der Junge fährt los, mit dem Mann noch immer auf der Motorhaube. Gekonnt umfährt er die grässlichen Kreaturen und sie erreichen endlich die Zapfsäule. Mach schnell! Der Schlüssel passt nicht! Der Mann legt die Fackel beiseite und zielt auf das Schloss des Tanks, das er mit einem Schuss zerschmettert. Benzin spritzt direkt heraus und trifft die Fackel. Vorsicht, die Fackel! Ein Feuer bricht aus, während Judy weiterhin im Auto sitzt und die Szene mit ängstlichen Augen beobachtet. Wir müssen von der Zapfsäule weg! Halt dich fest! Zerfetzt die Köpfe der beiden. Fassungslos starrt der Mann auf das brennende Auto, während die Zombies unaufhaltsam auf ihn zukommen. Mit einem entschlossenen Griff erhebt er seine Flinte und schießt dem ersten Untoten in den Kopf. Ein gnadenloser Kampf entbrennt, während er einen nach dem anderen erledigt und sich mit einer Fackel in der einen und dem Gewehr in der anderen Hand durch die hungrige Meute kämpft. Im letzten Moment schafft er es, die Tür aufzubrechen. Sofort beginnt er, die Bretter wieder an der Tür zu befestigen. Da kommt Harry und will ihm dabei helfen. Die Zombies draußen beginnen die verbrannten Leichen des Jungens und Judy zu zerfleischen. Diese abscheulichen Kreaturen verzehren jede Gliedmaße in einem blutigen Orchester des Grauens, während sie sich gierig über die Überreste hermachen und die Szenerie mit Schrecken und Entsetzen erfüllen. Blut spritzt durch die Luft, während die Untoten unbarmherzig über ihre Beute herfallen. Ist es nicht schon 3 Uhr? Es sollte doch um 3 neue Nachrichten geben. Noch 10 Minuten. Oh, nur noch 10 Minuten. Dann müssen wir nicht mehr lange warten. Wir können gehen. Wir sollten auch bald gehen, wenn es schon 3 Minuten vor 3 ist. Wie gut kennen Sie sich in dieser Gegend aus? Ist Willard die nächste Stadt? Ich weiß es nicht. Wir wollten nur ein Motel finden, bevor es dunkel wird. Die haben ihren Wagen umgeworfen, sagen Sie? Vielleicht können wir ihn ja wieder umdrehen. Wo steht er? Ist zu weit. Mindestens 1 Meile. Johnny hat die Schlüssel. Wollen Sie das Kind so weit tragen? Durch diese Armee von Kreaturen? Ich kann das, wenn es nötig ist. Was ist mit ihr, diese Verletzung? Das waren diese Kreaturen. Die haben sie gebissen. Was ist denn? Die können weiß der Teufel was übertragen. Ist sie wach? Nicht direkt. Sie ist zu schwach zum Laufen. Es könnte nur einer zum Auto gehen. Und der dreht's um, ganz allein. Sie können den Wagen nicht starten. Johnny hat den Schlüssel. Sie haben ein Auto? Wo ist es? Sie können's aber doch nicht starten. Ja, ich weiß, aber wo steht es? Sie schauen durch das Fenster und erblicken eine enorme Zahl an Untoten, die träge vor dem Haus herumschlendern, ihre hungrigen Blicke auf das Innere gerichtet. Unser Kamerateam kommt gerade von einer Vernichtungsmission zurück, die von Sheriff Conan McClellan aus Butler County, Pennsylvania geleitet wurde. Die Strafverfolgungsbehörden und das Militär haben die Suche und Zerstörung der mordenden Ghule angeordnet. Diese können durch Kopfschuss oder einen schweren Schlag auf den Schädel getötet werden. Wie es von offizieller Stelle heißt, ist das Gehirn dieser Ghule durch Strahlung aktiviert worden. Zerstört man das Gehirn, zerstört man auch den Ghul. Chief McClellan, wie läuft es? Gar nicht so übel. Die Männer machen ihre Arbeit sehr gut. Jetzt auf die andere Seite der Straße! Sind Sie der Meinung, wir können diesen Kampf gewinnen? Naja, wir haben heute 19 von denen erledigt. Die letzten drei waren gerade dabei, sich in einen verlassenen Schuppen zu schleppen. Haben wohl gedacht, da wäre einer drin. War aber nicht so. Haben komische Geräusche gemacht. Dann sind wir hin und haben sie weggepustet. Chief, wenn Sie fertig sind, könnten Sie mal kommen? Ja, sofort. Chief, hätte ich 6 oder 8 von denen vor mir, hätte ich noch eine Chance? Das wäre kein Problem. Wenn Sie ein Gewehr haben, einfach auf den Kopf schießen, das war's. Ein Knüppel oder eine Fackel tun's auch. Draufhauen oder verbrennen, ist schnell erledigt. Und Chief McClellan, wann glauben Sie, haben Sie die Situation unter Kontrolle? Schwer zu sagen. Also wenn wir sie erstmal haben, bringen wir sie um. Wir sind noch die ganze Nacht dran, wahrscheinlich bis zum Morgen. Wir arbeiten uns bis Willard durch und tun uns da mit der Nationalgarde zusammen. Dann haben wir schon einen besseren Überblick. Ist der Sicherungskasten im Keller? Das ist nicht die Sicherung, das sind die Stromleitungen. Helen, ich muss an das Gewehr kommen. Hast du noch immer nicht genug? 2 von uns sind seinetwegen tot. Sieh doch mal raus. Da beginnt einer der Zombies, mit einem großen Stein gegen die Tür zu schlagen. Während der Mann mit aller Kraft die eindringenden Zombies zurückhält, starrt Harry Cooper nur auf das Gewehr am Boden. Und jetzt? Was jetzt? Wollen Sie immer noch hier bleiben? Helen, geh in den Keller! Du sollst runtergehen! Na los, sofort! Plötzlich wirft er eines der Bretter auf Cooper und überwältigt ihn. Mit einem schnellen Griff sichert er sich das Gewehr zurück und drückt ab. Eine Kugel trifft Cooper direkt in die Brust. Er taumelt rückwärts, während das Blut wie in Strömen aus ihm herausläuft. Er stolpert zu der Treppe nach unten und fällt dorthin, wo sie von Anfang an am sichersten gewesen wären, in den Keller. Er geht auf seine Tochter zu, doch bricht schließlich leblos zusammen. Währenddessen versuchen die Zombies verzweifelt, durch das Fenster zu gelangen. Barbara setzt alles daran, sie zurückzuhalten, doch plötzlich wird sie ruckartig an den Haaren gepackt und in die Richtung der Kreaturen gezerrt. Helen rennt hastig nach unten, um ihre Tochter zu retten. Helen. Doch als sie ankommt, erstarrt sie vor Schreck. Ihre Tochter hat sich in eine blutrünstige Kreatur verwandelt und frisst gierig die Leiche von Cooper. Karen. Oh mein Gott. Karen. Nein. Oh, mein armes Baby. Das Zombie-Mädchen greift nach einer spitzen Schaufel und geht langsam auf ihre Mutter zu. Plötzlich taucht Barbaras Bruder Johnny auf. Doch er ist nun ein Zombie. Mit kalten, leblosen Augen packt er seine Schwester am Hals und zieht sie langsam in die Horde der Untoten, während ihre Schreie in der Dunkelheit verhallen. Als letzter Überlebender hält der Mann seine Flinte fest im Griff, während die Untoten unaufhörlich versuchen, in das Haus zu brechen. Plötzlich wird er von dem Zombie-Mädchen angegriffen, das mit hungrigen Augen auf ihn zustürmt, bereit, ihm das Leben zu rauben. Im letzten Moment schafft er es sich, zu der Treppe des Kellers zu retten und schließt die Tür im letzten Moment. Die Zombies stürmen das gesamte Haus und der letzte Ort des Überlebens ist der Keller. Er geht die Treppe nach unten und sieht die zerfressene Leiche von Cooper und daneben Helen, welche immer noch die Schaufel in ihrem Schädel stecken hat. Da erhebt sich Cooper langsam als Untoter. Er starrt auf den durchlöcherten Kopf und denkt einen Moment nach. Er hebt das Gewehr erneut und schießt auch Helens Leiche eine Kugel in den Kopf. Der Morgen bricht an und endlich taucht das Militär zur Hilfe auf. Die Sonne erleuchtet die Szenerie, während Soldaten aus den Helikoptern und Fahrzeugen springen, bereit, gegen die Untoten vorzugehen und die Überlebenden zu retten. Hol mal 4, 5 Männer und ein paar Hunde. Da ist ein Haus hinter den Bäumen, das wir uns mal ansehen wollen. Sie sind noch hier, Bill? Ja, Chief, wir bleiben noch, bis wir uns mit der Nationalgarde treffen. Woher haben Sie den Kaffee? Von einem der Helfer. Sie verdienen ihn mehr, nehmen Sie. Danke. Schätze, wir sind hier in 3, 4 Stunden durch und dann machen wir uns auf nach Willers End. Da können Sie die Nationalgarde treffen. Nick, willst du mich mit deinen Männern begleiten? Der Mann, immer noch im Keller eingesperrt, hört plötzlich das Bellen der Hunde und das Echo der Schüsse der Soldaten, die sich dem Kampf gegen die Untoten anschließen. Ein Funke der Hoffnung flackert in ihm auf, während er sich fragt, ob Hilfe naht. Nehmt ihr euch die Scheune vor und ihr die Richtung, aus der der Wagen kam. Ich brauche nur ein paar Männer für das Haus. Hier hat wohl jemand gegrillt, was? Sieht ganz so aus, Con. Vorsichtig geht er die Treppe des Kellers hoch, um nachzusehen, woher die Schüsse kommen. Er öffnet die Tür und geht langsam in den Gang des Hauses, während die Zombies draußen niedergeschossen werden. Er ist tot. Hierüber! Nick! Tony! Steve! Kommt her und macht ein Feuer auf der Wiese! Schleppt die hier weg und legt sie aufs Feuer. Da unten war nichts. Alles klar, dann geh und hilf den anderen. Wir sehen uns das Haus an. Da ist irgendwas. Ich höre ein Geräusch. Sie erblicken den Mann durch das Fenster, der im Schatten langsam hervortritt. Ziel auf den Kopf, wenn's genau zwischen die Augen. Eine Kugel durchlöchert seinen Kopf. Guter Schuss. Okay, der ist tot. Holen wir ihn raus. Der kommt auch aufs Feuer. Haben wir den Jungen schon? Das oben muss seine Mutter sein. Im Keller sind noch mehr. Hey. Chief, das hier sollten Sie sich ansehen. Nicht die Hunde da lassen. Legt ihn ein Stück zur Seite, dann passt er auch noch drauf. Wir brauchen hier noch ein paar Haken, over. Seine Leiche wird zu einem Berg von weiteren gezogen und grob mit Benzin überschüttet. Da braucht man keine Schaufeln mehr. Hast du Feuer? Ja, hier. Der Kaffee ist noch warm. Möchte einen? Ja. Hier, bitte. Oh ja, sehr gut. Das Haus hat zwei Schornsteine?